Erster Jesus geht vom Berg herunter. Viele Leute folgen ihm. Zweiter, ein Mann mit einer Krankheit kommt zu Jesus. Er kniet vor ihm und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Dritter, Jesus berührt ihn und sagt, ich will es. Sei gesund. Sofort ist der Mann gesund. Vierter, Jesus sagt zu ihm, erzähl es niemandem. Geh zum Priester und zeige dich. Bringe ein Opfer, wie Moses gesagt hat. Das ist ein Zeichen für alle. Fünfter, Jesus kommt nach Kapernaum. Ein Soldat kommt zu ihm und bittet ihn. Sechster, der Soldat sagt, Herr, mein Diener ist sehr krank. Er kann sich nicht bewegen und hat große Schmerzen. Siebter, Jesus sagt, ich komme und mache ihn gesund. Achter, der Soldat sagt, Herr, ich bin nicht gut genug, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Neunter, ich bin auch ein Mann, der Befehle bekommt. Ich habe Soldaten unter mir. Ich sage zu einem, geh. Dann geht er. Ich sage zu einem anderen, komm. Dann kommt er. Und ich sage zu meinem Diener, mach das. Dann macht er es. Zehnter, Jesus hört das und wundert sich. Er sagt zu den Leuten, die ihm folgen, ich sage euch, so einen großen Glauben habe ich in Israel noch nicht gesehen. Elfter, ich sage euch, viele Leute werden von überall herkommen. Sie werden mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmel essen. Zwölfter, aber die Leute, die denken, dass sie wichtig sind, werden weggebracht. Draußen ist es dunkel. Dort werden sie weinen und mit den Zähnen knirschen. 13. Jesus sagt zu dem Soldaten, geh nach Hause. Was du geglaubt hast, soll geschehen. In diesem Moment wird der Diener gesund. 14. Jesus geht in das Haus von Petrus. Dort sieht er die Mutter von Petrus, Frau. Sie hat Fieber und liegt im Bett. 15. Jesus berührt ihre Hand. Das Fieber geht weg. Sie steht auf und hilft Jesus. 16. Am Abend bringen die Leute viele Kranke zu Jesus. Er treibt die bösen Geister mit Worten aus. Er heilt alle Kranken. 17. So erfüllt sich, was der Prophet Jesaja gesagt hat, er hat unsere Krankheiten weggenommen und unsere Leiden getragen. 18. Jesus sieht viele Leute um sich herum. Er sagt, dass sie auf die andere Seite des Sees fahren sollen. 19. Ein Mann, der die Gesetze kennt, kommt zu Jesus und sagt, Lehrer, ich will dir folgen, egal wohin du gehst. 20. Jesus sagt, die Füchse haben Löcher und die Vögel haben Nester. Aber ich habe keinen Platz, wo ich schlafen kann. 21. Ein anderer Mann, der Jesus folgt, sagt, Herr, erlaube mir, zuerst meinen Vater zu beerdigen. 22. Jesus sagt, folge mir. Lass die Toten ihre Toten beerdigen. 23. Jesus steigt in ein Boot. Seine Freunde folgen ihm. 24. Auf dem See gibt es einen großen Sturm. Die Wellen schlagen über das Boot. Aber Jesus schläft. 25. Die Freunde wecken ihn und sagen, Herr, hilf uns. Wir gehen unter. 26. Jesus sagt, warum habt ihr Angst? Ihr habt zu wenig Glauben. Dann steht er auf und sagt zum Wind und zum See, seid still. Sofort ist es ruhig. 27. Die Leute wundern sich und sagen, was ist das für ein Mann? Sogar der Wind und der See gehorchen ihm. 28. Jesus kommt in ein anderes Land. Dort kommen ihm zwei Männer entgegen. Sie haben böse Geister. Sie sind sehr gefährlich. Niemand kann dort vorbeigehen. 29. Die Männer schreien, was willst du von uns, Sohn Gottes? Bist du hier, um uns zu quälen, bevor es Zeit ist? 30. In der Nähe ist eine große Gruppe Schweine. 31. Die bösen Geister bitten Jesus, wenn du uns austreibst, dann lass uns in die Schweine gehen. 32. Jesus sagt, geht. Die Geister gehen aus den Männern heraus und in die Schweine. Die ganze Gruppe Schweine rennt den Berg hinunter in den See und ertrinkt. 33. Die Hirten laufen weg. Sie gehen in die Stadt und erzählen alles. Sie erzählen auch von den Männern mit den bösen Geistern. 34. Alle Leute aus der Stadt kommen zu Jesus. Sie sehen ihn und bitten ihn, ihr Land zu verlassen.